machst du denn für Kino? Was machst du denn für Kino? Was machst du denn für Kino? Was machst du denn für Kino? Was machst du denn für Kinofilme hinter deinem Mikro? Scarface, Al Pacino und ich steh tausende Kilo. Was machst du denn für Kinofilme hinter deinem Mikro? Scarface, Al Pacino und ich steh tausende Kilo. Wie willst du was beweisen? Du kleiner dummer Simon, hol dir Schellen und Backpfeifen. Was verfüttert zu den Schweinen, die aus Geier, wie sie kreisen, über Bergen verleichen. Menschen müssen sterben, wenn sie zu mir Fleisch werden. Hurenkind, du weißt von nicht, ich töte dich mit Kruzifix. Komm wirklich wie ein Panzer, bin ein kranker Motherfucker, der dich einfach überrollt. Geschmiedet durch den Stahl, überzogen mit dem Gold, deine Gedärme überall. Und das hört Platz aus dem Schädel, wenn ich dir die Puppet gebe. Fick auf dein ganzes Gerede, lass mal lieber Daten sprechen. Oder willst du dich verstecken in der Pseudo-Fassade? Du bist nicht in der Lage, mich wirklich zu dissen. Einmal weiter in dein Kissen, denn von mir wirst du zerrissen wie Papier beim Origami, gewaltig wie Tsunami. Renn du zu deiner Mami und erzähl von den Maschinen, die dich jagen und dich kriegen mit den Jahren in Fabriken. Sind es Großboiler, die sich nicht sein? Sind es Großboiler, die sich nicht sein? Sind es Großboiler, die sich nicht sein? Die sich nicht sein? Und mein Name ist Programm, ich bin hart, ich bin Mann. Gib mir doch deine Adresse oder komm doch einfach an. In einem Kofferraum verstaut, gibst du dann keinen weiteren Laut. Und ich raste völlig aus, schieb dir die